Die Entwicklungsstufen. Stufe 1, materielle Gier, Unbeweglichkeit, das Dagobert-Duck-Syndrom, Tanz ums goldene Kalb, Habsucht. Stufe 2, extreme Sparsamkeit, Materialismus, Sammelsucht, Gruppenzugehörigkeit. Stufe 3, materielle Sicherheit, vernünftiges Sparen. Stufe 4, Bodenständigkeit und Gründlichkeit. Stufe 5, Treue, Geduld, Gemeinschaftssinn, Naturverbundenheit. Stufe 6, Harmonie und Gelassenheit. Stufe 7, innere Ruhe, erlöst von irdischen Bedürfnissen, die Buddha-Natur. Seit jeher existieren zwei grundsätzliche verschiedene spirituelle Ansätze auf unserem Planeten. Der Transzendente, der Übersteigende, sucht die Wahrheit vor allem im Jenseitigen, im Unsichtbaren, im Nicht-Anfassbaren. Wir finden ihn vor allem in männlich dominierten, zum Beispiel in allen monotheistischen Religionen. Diese tendieren dazu, Materie als Illusionen zu bezeichnen, beziehungsweise als notwendige Zwischenstationen zum eigentlichen Ziel. Sie gehen häufig mit einer negativen Grundeinstellung weltlichen Freuden gegenüber einher. Genuss, Besitz, Lust werden eher misstrauisch als Versuchung betrachtet. Sie betonen oft die Askese, den Verzicht als Weg des Erwachens und warnen davor, in der materiellen Ebene einzuschlafen. Die immanenten, das heißt die innewohnenden Religionen, kommen von dem Punkt, dass Gott in allem zu Hause ist. Im Blut, in der Erde, in der saftigen Papaya zwischen unseren Zähnen, im wilden Sex mit unserer Liebsten. Wir finden diesen Ansatz in vielen animistisch und matriarchal geprägten Kulturen. Materie und Sinnesfreuden werden nicht verneint, sondern auch als Ausdruck des Göttlichen verehrt. Wahrscheinlich, wie so oft, liegt die Wahrheit in der Mitte. Das Mysterium des Lebens ist in jedem Atom zu finden und ohne Zweifel können wir Menschen uns tief und lange in den materiellen Ebenen verirren. Ich schlage diesen weiten Bogen, um die dunklen und hellen Aspekte des Stierprinzips zu beleuchten. Im Grunde genommen ist es das Zuhause der materiellen Fülle. Auch hier können wir zwei Extreme beobachten: Ablehnung und darin verloren gehen. Ich kenne Menschen, die lehnen materielle Fülle ab. Manchmal sehr bewusst, zum Beispiel aus einem spirituellen Konzept heraus. Oft jedoch auch unbewusst, zum Beispiel, weil wir gelernt haben, kein Recht auf diese Freuden zu haben. Ich habe mich der materiellen Fülle lange Zeit verwehrt, weil ich mich davor gefürchtet habe, in ihr verloren zu gehen. Und diese Angst ist ohne Zweifel berechtigt. Materie kann eine faszinierende Schwerkraft auf unseren Geist ausüben. Wie schon beschrieben, leben wir in einer stark säkular orientierten Gesellschaft. Auch wenn manche Parteien ein für mich nur noch scheinheiliges C für christlich im Namen tragen und viele Menschen immer noch am Sonntag in die Kirche gehen, sind wir doch ganz klar ein sehr auf das Haben konzentriertes Kollektiv. Das so wesentliche Sein kommt bei den meisten zu kurz, oft einfach nur, weil diese Ebene in uns viel zu selten angesprochen wird. Die seelische Unterstimulation lässt den Geist vermehrt in der Materie nach der Erfüllung unserer Grundbedürfnisse suchen. Materie muss dann für alles herhalten. Wir kompensieren Liebe mit Süßem, echte tiefe Sicherheit durch Immobilien und Versicherung. Und schon sind wir in zwei der gefährlichsten Fallen auf der Reise durch ein menschliches Leben getappt. Die hedonistische Glücksfalle beruht auf einem einfachen Prinzip. Unsere Sinne gewöhnen sich sehr schnell an etwas. Wir genießen einen Apfelkuchen eine Woche lang. Dann brauchen wir Sahne obendrauf. Und dann noch eine Kugel Eis. Und dann und so weiter. Das trifft auf jeden Aspekt von materieller Fülle hin. Ein Kontostand, ein weiches Bett, Schmuck. Wer nur Materie nach echtem Reichtum sucht, wird immer wieder versucht sein, noch eins obendrauf zu legen. Und dann gibt es die Falle aller Fallen, die in vielen spirituellen Mythen als der tiefe Schlaf beschrieben wird. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich diese Geschichte gelesen habe, doch sie beschreibt es sehr gut. In dieser Geschichte geht es um einen König, der alle seine Reichtümer an sein Volk verschenken wollte. Er wollte sogar seinen Thron mit ihnen teilen. Also richtete er ein großes Fest aus und lud alle Bewohner seines Landes ein. Bereits in den Vorgärten seines Palastes waren riesige Tafeln mit feinstem Essen und Trinken aufgebaut. Warme Quellen, verführerische Musik, die besten Masseurinnen der Welt erwarteten die Reisenden. Der König saß derweil voller Vorfreude im Thronsaal, bereit, ihn mit allen gemeinsam zu teilen. Doch, du ahnst es vielleicht, er wartete vergebens bis spät die Nacht. Irritiert und traurig sendete er einen Diener hinaus, um zu erkunden, warum ihn niemand besuchte. Nach einer Stunde kam der mit einer nüchternen Erklärung zurück. Es waren tatsächlich Tausende angereist, aber sie waren in den Gärten hängen geblieben. Und dort lagen sie nun, betrunken, satt und schlafend. Mehr hatte sie nicht interessiert. Wenn wir nicht wissen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich, wirklich wollen, dann laufen wir Gefahr, die Antworten darauf nur im materiellen Bereich zu suchen. Die freie Seele schläft dann in der Materie ein. Wir wähnen uns sicher, weil wir so und so viel Geld auf dem Konto haben. Wir glauben, wir wären wertvoll, weil unser Auto so groß ist. Doch wie trügerisch diese Illusion ist, kann dir jeder bestätigen, dem durch einen Konkurs, einen Unfall oder eine Krankheit seine Materie erschüttert oder ganz genommen wurde. Dann realisieren wir plötzlich, dass wir in einer Sandburg gelebt haben und uns schon viel zu lange nicht mehr der Frage gewidmet haben, wer sind wir eigentlich wirklich? Ich bin vom Sternzeichen her Stier und ich kann den Wunsch, in Materie Sicherheit zu finden, sehr gut nachvollziehen. Ich habe früher in unseren ärmeren Zeiten meiner Frau oft gesagt, hey Schatz, wenn wir mal so richtig reich sind, dann kann ich mich entspannen. Und sie lächelte damals immer nur still und entgegnete, ich werde dich daran erinnern. Als wir dann das erste Mal ca. 500.000 D-Mark auf dem Konto hatten, eine für uns damals unvorstellbar große Summe, wartete sie schlau einige Wochen ab und hakte danach, und fühlst du dich nun sicherer? Ich musste leider zugeben, dass ich immer noch Angst verspürte. Die Angst hatte nun das Thema gewechselt von, oh, was, wenn ich die Miete am Ende des Monats nicht zahlen kann, zu, oh, was, wenn wir das viele Geld wieder verlieren und ich dann die Miete am Ende des Monats nicht zahlen kann. Damals begann ich intensiver zu meditieren, weil mir klar wurde, dass ich die in meinen Zellen sitzende Existenzangst nicht dadurch heile, Nullen an die Zahl auf meinem Kontoauszug zu hängen.